Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency, der Sendung mit freier Musik aus dem Netz. Am Mikrofon begrüßt euch Christian Grasse. Hallo. Heute habe ich ziemlich viel vor. Los geht's mit dem schwedischen Netlabel 23 Seconds. 4 Jahre gibt's das Göteborger Projekt bereits. Kürzlich erschien dort die 50. Release. Eine Compilation, die zurückblickt auf 4 Jahre Netlabel-Geschichte. Dann hören wir Musik vom Net-Audio-Magazin netlabelism.com. Einer der Macher kommt auch zu Wort, Markus Scholz nämlich. Er wird uns erzählen, warum die Szene unbedingt ein eigenes Magazin braucht. In der zweiten Hälfte geht's dann auf nach Island. Dort ist nämlich das Netlabel Bad Panda Records beheimatet. Wir hören eine Auswahl der besten Veröffentlichungen der letzten Wochen. Aber wie eben schon erwähnt, erstmal Musik von 23 Seconds aus Schweden. Wir hören Cosmic Spring mit Cosmic Circulation von der aktuellen Evergreens Compilation. Cosmic Circulation von Cosmic Spring aus den Niederlanden. Erschienen ist dieser Track jedoch nicht in den Niederlanden, sondern bei einem schwedischen Netlabel 23 Seconds. Ursprünglich erschien der Track auf der Jellyfish Heaven EP, kürzlich aber auch auf der Evergreens Compilation. Die blickt zurück auf 4 Jahre Labelgeschichte. Im September 2006 ging das alles los. Zu dieser Zeit erschien das erste Album frei im Netz. Mittlerweile sind es 50. Eine der beliebtesten Veröffentlichungen kommt von dem Stockholmer Elektroduo Adam and Elmer. Auf der Compilation sind deshalb auch gleich 2 Stücke drauf. Wir hören eines davon. Smile for me, Sun. Adam and Elmer aus Stockholm mit Smile for me, Sun. Alan Arkbro und Johann Graden sind Adam and Elmer. Die Musik kommt teilweise vom Laptop. Synthesizer setzen die beiden aber auch ein und dazu auch noch Loop-Sampler und einige andere technische Spielereien. Wer sehen will, wie das Ganze live rüberkommt, im Byte-FM-Magazin ist ein Video verlinkt. Dort findet ihr auch den Link zur Musik von Adam and Elmer. Von einem schwedischen Duo nun hin zu einem spanischen Duo. Jennifer Avila aus Barcelona. Deren Track El Tranvía ist ebenfalls Teil der 23 Seconds Jubiläums Compilation. FM. At the Mall war das von den Schweden Emerald Park aus Malmö. For Tomorrow heißt ihr aktuelles Album, das erschien im Februar bei dem Netlabel 23 Seconds. At the Mall hat es auch auf die Evergreens Compilation geschafft. Die Compilation ist so eine Art Best-of des Labels. Sie soll auch neuen Hörern eine Übersicht liefern, was das Label an Musik zu bieten hat. Und genau diese Filterfunktion übernimmt auch ein neues Online-Magazin, netlabelism.com. Dort werden Veröffentlichungen aus der Netlabel-Szene besprochen und empfohlen. Außerdem gibt es dort auch Interviews mit Künstlern und jede Menge Infos zur Szene. Ich habe mit einem der Macher gesprochen, Markus Scholz heißt er, ebenfalls Netlabel-Betreiber. Er hatte die Idee für netlabelism.com. Es boomt, es wird so viel rausgeschossen, was auch qualitativ minderwertig in Anführungszeichen ist. Und es ist wichtig für mich, ein Filtermedium zu schaffen, sozusagen den Leuten, die gar nichts damit zu tun haben, eine Anlaufstelle zu bieten, so dass sie halt gucken können, ah, das ist draußen, das gefällt mir, und sich da nicht durch ewige Listen wühlen mussten. Markus Scholz war das über netlabelism.com. Gleich hören wir noch mehr von ihm, vorher aber Musik, und zwar von der aktuellen Release des Monats bei netlabelism.com. Die stammt von DJ Code und heißt Journey EP. Und wo die Journey, also die Reise hingeht, sagt uns der folgende Track zum Mond, nämlich DJ Code mit Journey to the Moon. Journey to the Moon. DJ Code aus Barcelona mit dem Track Journey to the Moon. Erschien auf der Journey EP, frei downloadbar bei dem Netlabel Musica Vermella. Entdeckt habe ich diese EP aber nicht bei dem Netlabel selbst, sondern bei netlabelism.com. Was das Online-Magazin macht, habe ich ja eben schon erklärt. Eine Sache aber habe ich noch nicht erwähnt. Neben Empfehlungen, Reviews und Interviews rund um die Szene gibt es nämlich auch monatliche Compilations. Auf der ersten aktuellen Ausgabe ist auch DJ Code zu finden. Warum das Magazin eine Compilation rausbringt, habe ich Markus Scholz, einen der Redakteure von netlabelism.com, gefragt. Die Compilation ist eigentlich dafür gedacht, dass halt die Leser auch direkt auf einem Klick die besten Reviews des Monats vorfinden und sich dann halt das komprimiert anhören können. Und wenn sie halt finden, oh, der oder der Track, der gefällt mir doch, den muss es ja auch als Review gegeben haben. Und dann guckt man sich halt dann die Artikel dazu an und steigt dann halt noch ein bisschen tiefer in die Materie rein, damit man halt auch noch auf die Release-Seiten der ganzen Labels kommt. Als Service am Leser ist das eigentlich zu sehen, um halt auch den Einstieg zu erleichtern in diese ganze Net-Audio-Welt. Den Einstieg in die Net-Audio-Welt erleichtern, das will auch diese Sendung hier. Links zum Net-Labelism Online-Magazin und zu allen gespielten Tracks dieser Sendung gibt's im Netz und zwar auf byte.fm/magazin. Dort findet ihr auch Links zu dieser Musik hier von Evils That Never Came. FM in eigener Sache. Die Mitgliedschaft im Verein Freunde von ByteFM gibt es ab sofort auch zu verschenken. Für 50 bzw. 30 Euro verschenkt ihr für ein Jahr den Zugang zum ByteFM-Archiv. Außerdem nimmt der Beschenkte teil an exklusiven Verlosungen von Konzertkarten und CDs. Die Urkunde zum Einpacken schicken wir euch mit der Post. Freundschaft verschenken über den Menüpunkt Freunde von ByteFM auf der ByteFM Homepage. I tell you, Insect Guide, ein Trio aus Leeds, England. 2006 fing die Band an, Musik zu machen. Im Oktober dieses Jahres aber erst erschien ihr Debütalbum Dark Days and Nights. Kurz darauf gab es auch eine Download-Single, die erschien dann bei dem Netlabel Eardrums Pop. Und genau diese Single enthält auch den eben gehörten Track. Ebenso frisch ist auch der nächste Song, Eager 2. Eager von Giraffe, einem Solokünstler aus Kalifornien. Jimmy Gardner heißt er. Seine bereits dritte Veröffentlichung erschien bei dem Netlabel 12 Rec. Ein beeindruckendes Album, das gut in die Schublade Alternative Country passt. Es heißt There Is No Devil. Mittlerweile 63. Veröffentlichung des 12-Rec-Netlabels. Jimmy Gardner alias Giraffe und sein Album There Is No Devil. Download und Infolinks zu dem eben gehörten Song samt Album gibt's bei uns im Netz auf byte.fm/magazin. Und nun geht's, wie bereits am Anfang der Sendung versprochen, nach Island. Von dort aus operieren nämlich die Macher von Bad Panda Records. Jeden Montag gibt's bei diesem Netlabel eine Download-Single. Am letzten Montag im Oktober erschien dieser Track. Wir hören Baby Scream mit Nicole. Nicole von Baby Scream aus Buenos Aires, Argentinien. Ein Land, das die Band als Teil einer Fucked Up World bezeichnet, zu lesen auf den Seiten von Bad Panda Records. Denn dort gibt's nicht nur Musik, sondern auch Interviews zu jeder Veröffentlichung. Da kann man zum Beispiel auch lesen, dass die Band gerne altes Spielzeug und Filme aus den 70ern sammelt und dass ihr Lieblingsort für Konzerte eine kleine Bar in Dortmund ist, und zwar das Sub Rosa. Musikalisch gibt's bei Bad Panda Records so einiges zu entdecken. Genremäßig sind da auch kaum Grenzen zu finden. Exemplarisch dafür ist der US-Amerikaner Patrick Lee. Er selbst schlägt für seine Musik Begriffe wie Downtempo, Hip-Hop und Experimental vor. Der folgende Track hat aber jede Menge Soul. Wir hören Quitting Time. Thank you. Symphoniorkestern mit dem Track Vilse oder so ähnlich. Mein Schwedisch ist wirklich sehr schlecht, muss ich jetzt mal an dieser Stelle zugeben. Und wie man eben schon merken konnte, eine schwedische Band, die bereits mehrere EPs frei im Netz veröffentlicht hat. Der eben gehörte Track erschien bei dem isländischen Netlabel Bad Panda Records. Die sage und schreibe achtköpfige Band beschreibt das Label übrigens als Indie-Rock-Balkan-inspirierte Band mit ungewöhnlicher Besetzung, schwedischen Texten und liebevollen Harmonien. Dem ist eigentlich auch kaum noch etwas hinzuzufügen. Eigentlich lässt sich diese Beschreibung auch fast komplett auf die nächste Band übertragen, nur dass sie nicht auf Schwedisch singen, sondern eben aus Island kommen und auf Englisch singen übrigens, und nicht 8, sondern 12 Bandmitglieder haben. Die Rede ist von Útidur aus Reykjavik. We'll come home. Fisherman's Friend von Útidur aus Island. Die Entdeckung der Woche für mich, muss ich sagen. Zwei Songs gibt's bei dem ebenfalls aus Island stammenden Netlabel Bad Panda Records. Im Netz habe ich auch ein Live-Video der Band entdeckt und wie man sich's auch fast denken kann, die 12 Jungs und Mädchen beherrschen ihre Instrumente wirklich sehr, sehr gut. Links zu Band, Label und Video gibt's auf byte.fm/magazin. Mit verträumten Klängen, muss man eigentlich sagen, und großen Bands geht's auch weiter. Allerdings um einiges ruhiger und diesmal mit elfköpfiger Besetzung. Wir hören Rails von Bing & Ruth. Dahinter steckt eigentlich nur ein Mensch, und zwar der New Yorker Pianist David Moore. Für die Umsetzung seiner Musik hat er allerdings noch 10 weitere Musiker im Gepäck. David Moore alias Bing and Ruth, hier mit dem Stück Rails. Erschienen ist das Ganze als freier Download bei Bad Panda Records. Dort ist auch eine wunderbare experimentelle Live-Video-Collage, so kann man das, glaube ich, am besten bezeichnen, verlinkt. Die sollte man sich auch unbedingt anschauen. Anschauen kann man sich auch die Playlist dieser Sendung und wenn man richtig schaut, findet man auch die entsprechenden Download- und Infolinks zu finden auf byte.fm/magazin. Der letzte Song für heute, der läuft bereits im Hintergrund, wenn man ihn jetzt, doch, man kann ihn schon hören. Er stammt von dem Londoner Komponisten Ben Chatwin, ebenfalls erschienen bei dem isländischen Netlabel Bad Panda Records. The Blue Cathedral, die blaue Kathedrale heißt das Stück. Und mit diesem ruhigen, eher experimentellen Song möchte ich mich verabschieden. Die nächste Ausgabe Frequency gibt's in einem Monat und zwar jahresrückblicksfrei. Kann ich schon mal sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Christian Grasse. Tschüss.